Einheit 4. C. Übung 2a. Guten Tag. Mein Name ist Masud Salim. Ich habe um 10 Uhr einen Termin für ein Beratungsgespräch. Guten Tag, Herr Salim. Nehmen Sie doch bitte Platz. Was kann ich für Sie tun? Sie wissen ja, ich bin anerkannter Asylbewerber und habe den Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen. Aber ich kann keine Arbeit finden. Sie haben ja in Ihrer Heimat als Kfz-Mechatroniker gearbeitet. Ja, genau. Und jetzt möchte ich gern eine Weiterbildung machen, um meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Das ist gut, dass Sie die Initiative ergreifen. Haben Sie sich denn auch schon über die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten informiert? Ja, im Internet habe ich mir verschiedene Angebote angeschaut. Ich habe hier ein paar Kurse notiert, die mich interessieren. Besonders interessant finde ich diesen Kurs hier. Ah, dann lassen Sie uns mal sehen. Der Aufbaukurs zur Elektronik im Kraftfahrzeug zum Beispiel wird von der Kfz-Innung Hamburg angeboten. Der Kurs findet zweimal wöchentlich von 18 bis 21.15 Uhr statt und dauert insgesamt 2 Wochen. Das hört sich gut an. Die Lehrgangskosten betragen 395 Euro. Der Kurs kann aber von der Agentur für Arbeit mit einem Bildungsgutschein gefördert werden. Neben den Kosten werden dann auch die Fahrtkosten und sonstige Materialkosten erstattet. Haben Sie einen Bildungsgutschein, Herr Salim? Ja. Prima. Dann müssten Sie sich nur noch bei der Kfz-Innung für den Kurs anmelden. Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse sind hier angegeben.